Aber die Ehre. Alles klar. Thank you. okay. Und rechts bleiben. Rechts. Ach, Mädchen. Ich frage trotzdem, ob die da, dass sie das denen sagen oder nicht. Wie?